18. Gesang. Die Anfertigung der Waffen. Also kämpften sie da nach Art des lodernden Feuers. Aber Antilochos, fußschnell, kam zu Achilleus als Bote. Und den fand er vorn vor den Schiffen, den aufrecht gehörnten, dem nachsinnend im Geist, was bereits sich hatte verwirklicht. Aufgebracht sprach er da zu seinem mutigen Herzen: Wehe mir, was werden nur wieder die Haupthaar umwallten Achaier hin zu den Schiffen jetzt gedrängt, gescheucht durch die Ebene? Dass mir die Götter nur nicht den schlimmen Kummer erfüllen, wie einst die Mutter es mir verkündete und es mir sagte, dass der Beste der Myrmidonen, noch während ich lebte, unter den Händen der Troer das Licht wird verlassen der Sonne. Ja, er ist sicher schon tot, des Menoitios streitbarer Sprössling. Ach, der Sture! Ich hieß ihn doch, wenn er das Feuer vertrieben, zu den Schiffen zu kehren und nicht gegen Hektor zu kämpfen. Während er dieses bedachte in seinem Verstand und im Herzen, kam zu ihm nahe heran der Sohn des trefflichen Nestor, heiße Tränen vergießend, und sagte die schmerzliche Botschaft: Sohn des Peleus, des Kampfgesinnten, ach, eine bittere Botschaft wirst du vernehmen. O, wär es doch niemals geschehen. Tot liegt Patroklos. Und sie kämpfen nun um die Leiche, um die Nackte. Die Waffen hat Hektor, der Schüttler des Helmes. Sprach's. Aber den hüllte ein die schwarze Wolke des Schmerzes. Rußigen Staub ergriff er mit beiden Händen und ließ ihn rieseln auf sein Haupt und entstellte sein liebliches Antlitz, und auf dem nektarduftenden Kleid saß rings schwarze Asche. Doch er selbst lag im Staub, groß hingestreckt, er, der Große, und zerraufte sein Haar und entstellte es mit seinen Händen. Aber die Mägde, erbeutet von Patroklos und von Achilleus, schrien, im Herzen bekümmert, laut auf, und heraus aus der Hütte liefen sie her, den tapfern Achilleus umringend, und schlugen sich mit den Fäusten die Brüste, und jeder wankten die Knie. Drüben jammerte auch Antilochos, tränenvergießend, und hielt Achilleus Hände, der stöhnte im ruhmvollen Herzen, bangend, der schlitze sich die Kehle auf mit dem Messer. Schrecklich wehklagte er da. Ihn hörte die Mutter, die Herrin, die bei dem greisen Vater saß in den Tiefen der Salzflut. Schrill schrie sie auf sogleich, und die Göttinnen scharten sich um sie. Alle, so viel Nereiden, waren in der Tiefe der Salzflut. Da war Glauke und Thalea und Kymodoke, Speio, Nesae, Toe und sanften Kublix, Halie und Kymotoe und Limnorea neben Aktae, Iaira und Melite, Agaue nebst Amphitoe, dann auch Doto und Proto und Ferusa und Dynamene, und Dexamene, Amphinome und Kalianera und Doris, Panope, Galateia, weit umbesungen, und Nemertes und Apsoides und Kalianassa. Und da war Klimene, Ianeira und Ianassa, Maira und Oretyia und schön gelockt Amateia. Und die anderen Töchter des Nereus im Grunde der Salzflut. Diese füllten die schimmernde Grotte, und alle zusammen schlugen sie sich die Brüste, und Thetis begann mit der Klage: Horcht, Nereiden, ihr Schwestern, dass ihr nunmehr es alle hört und gut wisst, welch großen Gram ich trage im Herzen. O mir, ich Arme! ich Unglücksmutter des trefflichsten Helden. Ich gebar einen Sohn, einen tadellosen und starken, vorzüglich unter den Helden. Er schoss empor, einem Reis gleich, und ich zog ihn auf wie den Baum an den Hängen des Gartens, ließ ihn dann auf den gekrümmten Schiffen nach Ilios fahren, um mit den Troern zu kämpfen. Doch nie empfang ich ihn wieder, kehrt er doch niemals zurück zu Peleus Haus in die Heimat. Und solang er mir lebt und schaut die Strahlen der Sonne, grämt er sich, und wenn ich hingehe, vermag ich ihm nicht zu helfen. Dennoch gehe ich, mein liebes Kind zu sehen und zu hören, welch ein Kummer ihn ankam, während vom Kampfe er fern blieb. Als sie so gesprochen, verließ sie die Grotte. Und diese gingen in Tränen mit ihr, und ringsum teilte sich ihnen das Gewoge des Meers. Als zur Schollen Troja sie kamen, stiegen sie an das Ufer der Reihe nach, wo die Schiffe der Myrmidonen dicht lagen an Land um den schnellen Achilleus. Ihm, der schwer stöhnte, trat zur Seite die Mutter, die Herrin, und schrill schrie sie auf und fasste das Haupt ihres Sohnes, und wehklagend sprach sie zu ihm die gefiederten Worte: »Kind, was weinst du? Welch Leid ist in das Herz dir gekommen? Sprich und verheimliche nichts. Ging dir doch das in Erfüllung von Zeus her, wie du's vorher erbatest, die Hände erhoben, dass bei den hinteren Schiffen zusammengedrängt die Achaier, alle dich schmerzlich vermissend, schwere Bedrängnis erlitten?« Zu ihr sagte darauf tief seufzend der schnelle Achilleus: »Ja, meine Mutter, all dies hat ganz mir erfüllt, der Olympier. Doch was hab ich davon, da der liebe Gefährte gefallen, Patroklos, den ich höher schätzte als alle Gefährten, gleich wie mein eigenes Haupt. Ihn hab ich verloren, und Hektor, der ihn erschlug, entriss ihm die riesige, wunderbar schöne Rüstung. Die gaben die Götter dem Peleus als glänzende Gabe an dem Tag, als ins Bett sie dich stießen, des sterblichen Mannes. Wärst du nur dort bei den göttlichen Meerfrauen wohnen geblieben, und hätte Peleus doch heimgeführt eine sterbliche Gattin. Doch jetzt, damit auch dir unendliches Leid blühe im Innern um den Sohn, der dahin geht, denn niemals empfängst du ihn wieder, kehrt er doch niemals zurück, da das Herz auch mir es verbietet, weiterzuleben und unter den Menschen zu sein, wenn nicht Hektor vor allen anderen durch meinen Speer das Leben verloren und des Patroklos Plünderung des Menoitiaden gebüßt hat.« Ihm erwiderte Thetis darauf, dabei Tränen vergießend: »Schnell wirst du mir dann sterben, mein Kind, so wie du da redest. Denn gleich nach Hektor ist alsbald das Todesgeschick dir beschieden.« Heftig fuhr auf da und sagte zu ihr der schnelle Achilleus: »Auf der Stelle möchte ich tot sein, da ich dem Gefährten nicht helfen sollte, als er getötet wurde. Weit weg von der Heimat ging er zugrunde und musste mich missen als Wehrer des Unheils. Jetzt aber, da ich nie mehr zurückkehre ins Land meiner Väter und nicht dem Patroklos wurde zum Licht, noch den anderen Gefährten, derer schon viele erlagen der Kraft des göttlichen Hektor, sondern sitz bei den Schiffen als unnütze Last auf der Erde, ich, ein solcher wie keiner der erzumschirmten Achaier in der Schlacht. Im Reden dagegen sind besser auch andere. Dass doch der Streit aus der Mitte der Götter und Menschen verschwende und der Zorn, der selbst den Verständigsten aufreizt zur Weißglut, der noch viel süßer als Honig, wenn er die Kehle hinabrinnt, in der Brust der Männer aufschwillt wie Rauch, der sich ringelt. So wie mich jetzt Agamemnon erzürnt hat, der Herrscher der Männer, lassen wir auf sich beruhen, was geschah, so sehr es uns schwerfällt, und bezwingen die Wut in der Brust wir, dem Zwange gehorchend. Jetzt aber gehe ich, den Mörder des lieben Hauptes zu treffen, Hektor, und werde willig den Tod hinnehmen, wann immer Zeus ihn vollziehen wird und die andern unsterblichen Götter. Nicht einmal Herakles' Kraft entrann dem Verhängnis des Todes, der doch der Liebste war dem Zeus Kronion, dem Herrscher, sondern das Schicksal bezwang ihn und Heras leidiger Ingrim. So werd auch ich, wenn mir ein gleiches Schicksal beschieden, ruhen im Tod. Doch jetzt will ich glanzvollen Ruhm mir gewinnen. Manche der tiefgebauschten Troer- und Dardaner-Frauen möchte dahin ich bringen, mit beiden Händen die Tränen ab von den zarten Wangen zu wischen und lautstark zu jammern, dass sie erkennen, wie lange ich schon raste vom Kampfe. Selbst deine Liebe, sie hält mich nicht ab vom Kampf, stimmt nicht um mich. Ihm erwiderte Thetis, die silberfüßige Göttin. Ja, dies alles, mein Kind, ist wahr, und nicht ist's verwerflich, von den zermürbten Gefährten zu wehren, das jähe Verderben, doch deine schöne Rüstung ist jetzt in den Händen der Troer, funkelnd im ehernen Glanz, und Hektor, der Schüttler des Helmes, trägt sie selbst voller Stolz um die Schultern. Doch lange, so sag ich, wird er nicht damit prunken, denn der Tod ist ihm nahe. Du aber tauche noch nicht ins wilde Getümmel des Kampfes, ehe du mich nicht zurückgekehrt siehst mit eigenen Augen. Denn in der Frühe komme ich wieder mit Aufgang der Sonne und bringe eine schöne Rüstung vom Herrscher Hephaistos. Also sprach sie und wandte sich ab vom Sohn, dem Geliebten, kehrte sich um und sprach zu den Schwestern, den Frauen der Salzflut, taucht jetzt wieder hinab in die breite Mulde des Meeres, um den Meeresalten zu sehen und die Häuser des Vaters, und berichtet ihm alles. Ich gehe zum hohen Olympos, zu Hephaistos, dem Kunstberühmten, ob er gewillt ist, meinem Sohn eine herrliche, strahlende Rüstung zu schenken. Sprach's, und sogleich tauchten diese unter das Meeresgewoge. Sie aber ging zum Olympos, die Göttin mit silbernen Füßen, Thetis, um ihrem Sohn die herrliche Rüstung zu holen. Und zum Olympos trugen die Füße sie, doch die Achaier, unter unsäglichem Angstgeschrei vor dem mordenden Hektor fliehend, waren gelangt zu den Schiffen am Hellespontos. Auch den Patroklos hätten die gutgeschienten Achaier nicht den Geschossen entzogen, den toten Achilleus Gefolgsmann, denn schon wieder hatte erreicht ihn mit Rossen und Kriegsvolk Hektor, des Priamos Sohn, an Sturmkraft gleichend der Flamme. Dreimal packte von hinten am Fuß ihn der strahlende Hektor, trachtend ihn fortzuschleppen, und lautstark schrie zu er den Troern. Dreimal stießen die Ajas, beseelt von stürmischem Kampfgeist, ihn von dem Toten zurück, doch beharrlich vertrauend auf seine Kraft, stürzte er sich bald vor ins Getümmel, und bald blieb er stehen mit lautem Geschrei, zurück aber wich er durchaus nicht. Wie vom Kadaver den braunroten Löwen, Hirten im Felde, wenn er gewaltig hungert, nicht zu vertreiben vermögen, so vermochten auch nicht die beiden gewappneten Ajas, Hektor, des Priamos Sohn, von Patroklos' Leiche zu scheuchen. Fort hätte er ihn nun gezogen und riesigen Ruhm sich erworben, hätt sich dem Peleus Sohn nicht genaht, die windschnelle Iris, eilend herab vom Olympos, dass er in den Kampf sich begebe, heimlich vor Zeus und den anderen Göttern, es schickte sie Hera. Nah zu ihm trat sie heran und sprach die gefiederten Worte: Auf, erheb dich, Pelide, gewaltigster aller der Männer, schütze den Patroklos, um den eine schreckliche Feldschlacht tobt vor dem Lager der Schiffe, und sie vernichten einander, diese, sich wehrend rings um den hingestorbenen Toten, jene stürmen heran, nachdem von Winden umwehten Ilios ihn zu zerren, die Troer. Der strahlende Hektor drängt am meisten, ihn fortzuschleppen. Er brennt drauf, sein Haupt ihm abzuhacken vom zarten Hals und auf Pfähle zu spießen. Auf denn, Ruhe nicht länger, und Scheu vor der Schande beschleicht dich. Patroklos könnte zum Spielzeug werden den troischen Hunden. Schmach wär's für dich, wenn der Tote irgend verstümmelt zurückkommt. Ihr erwiderte drauf der fußschnelle, edle Achilleus: Welcher Gott, Göttin Iris, entsandte zu mir dich als Botin? Und es entgegnete drauf ihm die windschnelle, eilige Iris: Hera hat mich entsandt, Zeus' herrliche Lagergenossin. Nicht weiß es der Kronide, hochthronend, noch einer der andern Götter, die rings den stark beschneiten Olympos bewohnen. Ihr erwiderte drauf und sagte der schnelle Achilleus: Wie denn nur soll ich zum Kampf gehen? Die Rüstung haben doch jene. Auch verbot mir die liebe Mutter, mich eher zu rüsten, ehe ich sie wieder zurückgekehrt sehe mit eigenen Augen, denn sie versprach, von Hephaistos mir herrliches Rüstzeug zu bringen. Keinen anderen kenne ich, des ruhmreiche Waffen mir passen könnten, außer des Ajas Turmschild, des Telamonsohnes. Aber der mengt sich auch selber, so denk ich, unter die Ersten, mörderisch kämpfend mit dem Speer um Patroklos Leiche. Und es entgegnete drauf ihm die windschnelle, eilige Iris: Gut wissen ja auch wir, dass die ruhmreiche Rüstung sie haben. Aber so wie du bist, geh zum Graben und zeig dich den Troern, ob die Troer vielleicht aus Furcht vor dir von dem Kampfe lassen und Atem schöpfen die streitbaren Söhne Achaias in ihrer Not, so kurz auch wär die Erholung vom Kriege. Also sprach sie und ging hinweg, die fußschnelle Iris. Aber Achilleus erhob sich, der Zeusgeliebte. Athene warf um die mächtigen Schultern die Ägis, die Quasten besetzte, und um das Haupt legte ihm eine goldene Wolke die hehre Göttin und ließ aus ihm flammen ein hell erstrahlendes Feuer, so wie wenn Rauch aus der Stadt aufwallt und hochsteigt zum Äther, fernher von einer Insel, die feindliche Männer umkämpfen, und sie messen den ganzen Tag sich in schrecklichem Kampfe von den Mauern und Zinnen herab, doch mit sinkender Sonne flammen Feuerzeichen empor, eins aufs andere, und Lichterglanz schießt in die Höhe, dass ihn die Ringsumwohnenden sehen, ob sie vielleicht mit den Schiffen kämen als Wehrer des Unheils. So stieg vom Haupt des Achilleus ein Glanz auf, hoch bis zum Äther. Und er ging und trat an den Graben, fern von der Mauer, mied jedoch die Achaier, beachtend die Weisung der Mutter. Dorthin trat er und schrie. Und abseits fiel Pallas Athene ein ins Gebrüll und schuf bei den Troern unsägliches Chaos. So wie gellender schallt der schmetternde Stoß der Trompete, wenn eine Stadt von lebenzerhämmernden Feinden umkreist wird, so erscholl damals gellend die Stimme des Ajakos Enkels. Wie die nun hörten den ehernen Ruf des Ajakos Enkels, wurden alle verstört, und die Pferde mit prächtigen Mähnen wandten die Wagen um, denn sie ahnten Leiden im Herzen. Auch die Lenker erschraken, sobald sie das rastlose Feuer furchtbar über dem Haupt des muterfüllten Peliden lodern sahen. Das ließ flammen die funkeläugige Pallas. Dreimal schrie über dem Graben gewaltig der edle Achilleus. Dreimal ergriff die Troer und ihre Verbündeten Panik. Dort kam damals auch um ein Dutzend der tapfersten Krieger bei ihren eigenen Wagen und Lanzen. Doch die Achaier zogen freudig Patroklos weg aus der Speerbahn und legten ihn auf ein Lager, und ihn umstanden die lieben Gefährten jammernd, und unter ihnen folgte der schnelle Achilleus, heiße Tränen vergießend beim Anblick des treuen Gefährten, wie auf der Bahre er lag, zerfleischt von der Schärfe des Erzes. Ja, den hatte ins Feld er geschickt mit Pferden und Wagen, nicht aber sollte er ihn wieder als Heimgekehrten empfangen. Aber den rastlosen Helios schickte Hera, die Herrin, gegen seinen Willen zu gehen zu Okeanos Fluten. Und die Sonne ging unter, da hörten die edlen Achaier auf mit dem wilden Getümmel und schonungslosen Gemetzel.